Eigenverantwortung für die soziale Sicherheit sollte stattdessen unser Zielbild sein. Diese folgt einem einfachen Subsidiaritätsprinzip. Zuerst ist das Individuum für sich verantwortlich. Es muss arbeiten, Vorsorge treffen, sich privat gegen Risiken versichern und sparen, damit es in Zeiten der Not Reserven hat und so durchhalten kann. Die zweite Verteidigungslinie der sozialen Sicherheit ist die Familie. Die Kern- und die Großfamilie sind zwei vom Aussterben bedrohte Arten in Deutschland, ja in Europa. Der Hauptgrund dafür ist die Substitution der Familie durch den Sozialstaat. Die Menschen scheuen die Pflicht und die Verantwortung einer Familiengründung, weil der Sozialstaat ihnen vorgaukelt, dass sie das nicht mehr bräuchten. Der Staat kann sich aber ohne Familien auf Dauer nicht mehr finanzieren, weil die Single- und Spaßgesellschaft nur eine demografische Katastrophe produziert. Wenn der Sozialstaat absehbar zusammenbricht, müssen wir uns auf die Verteidigungslinie Familie neu besinnen. Die dritte Verteidigungslinie der sozialen Sicherheit ist die Gemeinde, das unmittelbare Lebensumfeld der Menschen. Sie besteht gleich aus zwei Linien der sozialen Sicherheit. Die erste und wichtigste ist die Bereitschaft ihrer Mitglieder zur karitativen Hilfe. Mit anderen Worten, gutes Menschentum statt Gutmenschentum. Im wirtschaftlich freiesten Abschnitt der Menschheitsgeschichte, dem 19. Jahrhundert, erreichte die freiwillige karitative und ehrenamtliche soziale Tätigkeit einen historischen Höhepunkt. Es gehörte praktisch für jeden, der es sich leisten konnte, zum guten Ton etwas für die Vernachlässigten der Gesellschaft zu tun. Diese Hilfe war in aller Regel aber keine Almosenveranstaltung zur Beruhigung des sozialen Gewissens, sondern sie war als Hilfe zur Selbsthilfe konzipiert. Ihre Wirksamkeit übertraf diejenige unseres heutigen Sozialsystems um Längen. Hierzu machte Roland Bader in fast allen seinen Publikationen interessante Ausführungen, auch zu dem ethischen Gerüst, das die Marktwirtschaft dem freiwilligen Teilen verleiht. Erst wenn diese drei Linien versagen, wird das Soziale zu einer Gemeinschaftsaufgabe der Gesellschaft. Das Sozialbudget sollte von der Gemeinde verwaltet und in seiner Höhe von der Bürgerversammlung bestimmt werden. Nach Schweizer Vorbild sollten die Bürger darüber abstimmen, wie viel von ihrem eigenen Geld sie der Gemeinde hierfür zur Verfügung stellen wollen. Das heißt, die Leistungsträger bestimmen darüber und sie sind nach aller Erfahrung sozial eingestellt. Immerhin bezahlen 18 Millionen Leistungsträger in Deutschland seit Jahren den gesamten Sozialstaat. Und auch die Fülle der anderen staatlichen Ausgaben, ob sinnvoll oder nicht, mit der Hälfte ihres Einkommens. Sie tun das klaglos. Oder besser, sie taten es klaglos, bis die Gier der Umverteilungspolitiker jede Grenze ihrer Belastbarkeit gesprengt hat. Die Bürger werden in den Gemeinden durch direkte Abstimmung über alle Budgets, also auch das Sozialbudget, das richtige Gleichgewicht finden zwischen Finanzierbarkeit und sozialem Gewissen. Der Grund ist einfach. Sie müssen selbst mit den Folgen ihrer Entscheidung leben. Geben Sie zu viel Geld für soziale Zwecke aus, spüren Sie das im Geldbeutel. Ist es zu wenig, so werden Sie das Elend auf der Straße ertragen müssen. Für die Berliner Zentralstaatsplaner gilt das nicht. Sie entscheiden weit weg und abgehoben von den Nöten der Menschen und Sie müssen es nicht ausbaden, dass Sie es die ganze Zeit schon falsch machen.